Vollwissen-Podcast. Halbwissen war gestern. Willkommen zum Themenpodcast mit Wahrheitsanspruch von Emanuel und Jakob. So, heute haben wir das Thema Kirchensteuer oder auch allgemein der Fiskus und Kirchengelder. Wie werden sie verteilt? Was wird damit eigentlich gemacht? Vor allem, es steht auch die Frage im Raum, wer blickt denn überhaupt bei diesem Wust aus verschiedenen Einnahmen durch? Allgemein bekannt, klar, Kirchensteuer führt fast jeder, der in der Kirche ist, ab. Und jetzt ist mal interessant, wie werden diese Gelder verwandt? Was wird noch alles damit gemacht? Und Jakob, da kannst du uns sicher mal einen kleinen Einblick geben. Du bist da ja Spezialist. Ja, das ist richtig. Also das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, wie die Kirchen finanziert werden, wofür auch die Kirchensteuern so verwendet werden und warum das eigentlich bei uns so ist, dass der Staat die Kirchensteuer eintreibt. Ganz grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Kirche eigentlich auf zwei relativ soliden Finanzierungssäulen steht. Aha. Die eine ist Säule der Kirchensteuer, also die Beiträge der Kirchenmitglieder, die dann über die Finanzämter eingetrieben werden, an die Kirche direkt weitergeleitet werden. Und der andere relativ solide Finanzsockel ist einfach sind einfach die direkten Subventionen des Staates an die Kirche. Also Geld aus allgemeinen Steuereinnahmen, das heißt nicht nur die Kirchensteuereinnahmen der Christen, sondern den allgemeinen Steuern, also auch von Muslimen, Juden und Menschen, die überhaupt gar keiner Religionsgemeinschaft angehören. Das ist ganz interessant, weil diese beiden Säulen sind etwa gleich groß und machen einen doch ganz erheblichen Teil von dem ganzen Geld aus, was ein Mensch in seinem Leben so an den Staat abführt. Ja, da kommt ja, um mal eine Zahl zu nennen, sicherlich auch einiges zusammen. Ja. Da würde ich auch gleich mal einhaken. Wir können uns alle schon vorstellen, dass das eine hohe Zahl ist. Vielleicht machst du das, nennst du einfach nochmal schnell die Zahl. Genau, also die Summe an Kirchensteuern, die an die beiden großen Kirchen, also an die evangelische Kirche in Deutschland und die katholische Kirche in Deutschland abgeführt werden, machen zusammen etwa 10 Milliarden Euro aus, okay. Die von den Finanzämtern eingetrieben werden. Okay, das ist ja eine messbare große Menge. Macht der Kirche, jetzt ohne das mal wertend auszudrücken, war ja früher in der Historie grenzenlos und jetzt mit dem Schwinden des Einflusses verändern sich ja nun wirklich vielfältig die Dinge gegenüber und in der Kirche systemisch, aber auch gesellschaftlich gegenüber der Kirche. Und noch immer zeigen sich aber so tradierte Handlungsweisen von Geldern, die dann abgeführt werden. Zum Beispiel das Beispiel Grundsteuer, wenn jemand mietet und in den 50er Jahren sich ein Haus gemietet hat. In der Regel zählt ja die Grundsteuer auf den Hauskauf. Gibt es Leute, die zwar Hausbesitzer sind, aber so viel von dieser immer weiter steigenden Grundsteuer zahlen, dass sich der Besitz von Gebäuden gar nicht mehr lohnt. Das sind ja so tradierte Muster. Solche Formen von Erhebung würde man heute kaum noch durchdrücken können und kaum noch machen. Können aber aufgrund dieser klassischen Normiertheit der Kirche in ihrer Darstellungsweise nicht einfach von der Hand gewiesen werden und werden in der Regel auch weitergeführt. Das sind ja alles so interessante Fälle, die immer mal wieder auch der Kirche vorgeworfen werden und in der sie dann auch wechselseitig als reine wirtschaftliche Institution gerne mal dargestellt wird und damit auch in gewissem Maße auch abgelehnt wird. Auf der anderen Seite aber immer trotzdem diesen Hilfsanspruch immer noch Genüge trägt. Und tatsächlich auch so agiert, dass wir sie auf gewissen Ebenen auch brauchen. Ne? Das sind die sozialen Einrichtungen. Wie ist es denn damit? Sind die denn überhaupt gewinnorientiert oder sind diese sozialen Einrichtungen, vielleicht kannst du sie ja mal nennen, auch rein minnetätig, wohltätig, tätig? Ja, also sicher die großen Einrichtungen, die du ja gerade schon angesprochen hast, sind im Raum der evangelischen Kirche unter der Diakonie bekannt. Also zum Beispiel, was weiß ich, eine Werkstatt für Behinderte von der Diakonie, ein Alten- und Pflegeheim von der Diakonie oder möglicherweise auch ein Krankenhaus. Das Gleiche gibt es auch auf der Seite der katholischen Kirche, das ist dann da einfach die Caritas. Das sind die beiden großen deutschen kirchlichen Wohlfahrtsverbände. Es gibt noch einen dritten, der ist aber nicht kirchlich, die AWO, kennen vielleicht auch fast alle. Der hat aber mit der Kirche nichts zu tun. Ganz interessant bei Caritas und Diakonie, wir kennen die eben alle von den Einrichtungen, die wir gerade schon genannt haben. Interessant ist die Finanzierung dieser Einrichtungen. Es ist eben nicht so, dass diese Einrichtungen aus den 10 Milliarden, die wir gerade schon genannt haben, also aus den Kirchensteuern bezahlt werden, sondern die werden zu fast 100% direkt vom Staat finanziert. Um da einfach mal eine Zahl zu nennen, das handelt sich, wenn man das alles mal zusammennimmt, also die ganzen Diakonie, Caritas, Krankenhäuser, Kindergärten und so weiter und so fort, dann reden wir da über etwa 50 Milliarden Euro nochmal extra, die dort eben aus allgemeinen Steuergeldern reingehen. Ja, also wenn jetzt die Gelder eben auch tatsächlich aus der Steuer abgeschöpft werden und für kirchliche Zwecke verwandt werden, dann müssen wir ja auch eine institutionelle Verfasstheit haben, die den langläufigen Behörden, die staatlich sind, aus der öffentlichen Hand, ja auch irgendwie gleichen. Also gibt es denn dann dort ähnliche Strukturen wie beispielsweise im Arbeitsamt, wo wir feste Gelder haben und auch eine sehr humane Verfasstheit von Arbeitszeit und von Freizeitvergütungen, die wir quasi in gewinnorientierten Privatunternehmen nicht haben? Also haben wir dann da nicht auch quasi ein System, was dem staatlichen, wenn man es übereinanderlegen würde, enorm entspricht? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die Kirche immer versucht hat, was eben auch so ist, dass die Kirche ja auch eigene Kirchenbeamte hat. Es sind natürlich keine Staatsbeamten, sondern eben Kirchenbeamte. Und auch ansonsten versucht sich die Kirche mit Tarifverträgen immer sehr an den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst beispielsweise zu orientieren, indem sie dort ähnliche Bezeichnungen für Eingruppierungen und Altersstufen dort aufnimmt. Es ist allerdings zu beobachten, dass, was die Arbeitsbedingungen, auch die Entgelte angeht, die Kirche in allen Bereichen eindeutig weniger zahlt als die öffentliche Hand. Es ist eben so, dass grundsätzlich eine Kindergärtnerin oder eine Erzieherin, die in einer kommunalen Kindertagesstätte arbeitet, mit gleicher Qualifikation, gleicher Berufserfahrung und gleichen anderen Voraussetzungen in einer kirchlichen Einrichtung fast immer weniger verdient. Mhm. Aber eben auch nach dem kirchlichen Tarifvertrag. Es ist zu beobachten, dass eben auch andere Zusatzleistungen wie Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge wegfallen oder niedriger ausfallen, Urlaubsanspruch 1-2 Tage geringer ist. Das aus meiner Sicht jedoch wichtigste Argument, was dafür spricht, sich doch einmal die Bedingungen der Kirche als Arbeitgeber genau anzugucken, ist beispielsweise, dass die kirchlichen Arbeitnehmer kein Streikrecht haben. Also ein Grundrecht, was jedem Arbeitnehmer in Deutschland zusteht, durch eine Arbeitskampfmaßnahme wie dem Streik, beispielsweise eine bessere Arbeitsbedingung oder eine höhere ein höheres Beschäftigungsentgelt zu erwirken. Das sind Möglichkeiten, die kirchlichen Arbeitnehmern nicht zur Verfügung stehen. Also insofern, die Kirche, würde ich sagen, versucht sich doch da sehr an staatlichen Strukturen zu orientieren, übernimmt diese aber keinestenfalls, sondern verändert sie doch sehr zu ihren Gunsten. Ja, Also kann man da auch zum Beispiel bei dem Wegfall des Streikrechts von so einer tradierten, einem tradierten Regularium sprechen vielleicht und sieht da auch ganz deutlich, dass da ja verschiedene Epochen ineinander laufen und auf die Weise muss sich ja die Kirche als Institution, aber auch als Kultur immer wieder neu erfinden, was wir ja in den 90ern schön gesehen hatten mit der Skateboardfahrenden Nonne. Nonne, ja, und genau, eine bekannte Geschichte. Ja, das ist sogar ein Argument, was die Kirche selber für sich so in Anspruch nimmt. Sie sagt, wir als kirchlicher Arbeitgeber haben eine ganz besondere Beziehung zu unseren Angestellten. Diese ganz besondere Beziehung, wahrscheinlich rechtfertigt über christlichen Glauben oder dass alle Arbeitnehmer mit dem gleichen Ziel in vollstem Einverständnis mit der Ideologie der Einrichtung arbeiten, einfach das Streikrecht auch gar nicht brauchen und dieses Streikrecht eher dazu führen würde, dass diese besondere Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gestört würde. Das ist ja grundsätzlich auch eine Sache, kann man ja durchaus so auslegen, die christliche, den christlichen Glauben, die christliche Lehre. Die Frage ist nur, eine Krankenpflegerin, die in einem kirchlichen Krankenhaus arbeitet, und eine Krankenpflegerin, die in einem kommunalen Krankenhaus arbeitet. Was ist da genau der Unterschied im Alltag? Die Arbeit, die beide ausführen werden, denke ich mal, ist ganz genau die gleiche. Was ist da im Alltag der Unterschied, der die besondere Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausmacht, der es rechtfertigt, der Arbeitnehmerin in dem kirchlichen Krankenhaus das Streikrecht zu nehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Die Kirche sagt eben, ja, besondere Beziehung und so weiter und so fort. Ob das heute noch so passt, mit 1:1 genau den gleichen Aufgaben, ist sicherlich fraglich. Das finde ich auch. Die kirchlichen Schriften, die sind ja umfangreich und auch auf verschiedenste Weise auszulegen. Woran man sich dauerhaft orientiert, ist natürlich das Gute, das Wünschenswerte, was einfach gewollt wird. Womit sich natürlich in Form von Nächstenliebe natürlich so gut wie jegliche Intervention rechtfertigen lässt, die von der Kirche ausgeht, zumindest planerisch. Auf kleiner Ebene individuell wird es, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen verhandelt. Die einzige Zusicherung ist vermutlich ein freies Vorstrafenregister und natürlich die Mitgliedschaft im Club, im Verein, in der Institution Kirche. Um da niedrigschwellig einzusteigen. Interessant ist ja auch, wie die neuen Wissenschaften, die Theologie in ihrer heutigen Verfasstheit mit der Metaphysik von Gott, ich nenne es jetzt einfach mal Gottesforschung, für sich auch den Anspruch erhebt, das auf irgendeine gewisse Form von Rechtfertigung nochmal neu nach den heutigen Trends der nüchternen Betrachtung zu erheben. Da sehen wir natürlich ganz deutlich, wie jetzt nochmal versucht wird oder wie das Bestreben einfach da ist, die kirchliche Haltung oder dieses Normenset, was ja auch variabel ist in diesem sich erhaltenen System, so umzuformen oder so anzupassen, dass es auf lange Sicht passt. Da ist ja mal interessant auch, wie lange diese Systematik noch wirklich funktioniert, in welcher Form sich ja gut, da muss man natürlich vorsichtig sein, das auf die Zukunft zu projizieren, wie sich das System Kirche innerhalb dieses Geldsystems dann auch weiterhin verhalten wird. Also vielleicht zeichnen sich ja hier wirklich Trends ab, dass es zu einer ganz starken Privatisierung und Eigenorganisation im Großen halt kommen könnte, dass quasi Mitarbeiter systemisch ausgegliedert werden und dann für sich geschlossen wirken mit gewissen Gewinnzielen, die eben diesem Normensatz, der dort vorherrscht, angepasst sind. Also was kann man denn in der Zukunft erwarten von der Kirche und als System oder als Macht? Sicher ist, dass die Kirche sich, und das ist ein Prozess, der über die letzten Jahrzehnte, aber fast ja eigentlich auch schon 200-300 Jahre ganz klar zu beobachten ist, sich deutlich umformt, weg von einzelnen, allein herrschenden Macht mit uneingeschränktem Privileg bestimmen zu können und entscheiden können, zu können, was richtig und falsch ist, hin zu heute einer Einrichtung, bei der der Glaube, Theologie und die Verbreitung der christlichen Lehre als solche weniger im Mittelpunkt steht, als mehr hin zu einer Einrichtung, die vergleichbar ist mit einer entweder Lobbyisteneinrichtung auf der einen Seite, wo es eher darum geht, die christlichen Werte in der Gesellschaft auf höherer Ebene zu verbreiten, und auf der anderen Seite eine neue große Non-Profit-Organisation, die sich in dem Sozialsektor bereits sehr breit gemacht hat. Ich würde es so umschreiben und sagen, es wird einfach in anderen Gewässern gefischt. War früher das Kerngeschäft der Kirche, zu sagen, was richtig und was falsch ist oder wer jetzt auf den Scheiterhaufen muss oder nicht. So geht es heute eher darum, sich im Markt durch Sozialeinrichtungen zu positionieren und damit praktisch den christlichen Glauben durch die Hintertür zu vermitteln. Ja, also könnte man jetzt davon sprechen, dass sich grundsätzlich systemisch in diesem selbsterhaltenen System neue Formen der Wahlfreiheit finden, dahingehend, dass postmoderne Muster wichtig werden, wie beispielsweise wir wählen einen gewissen Abschnitt dieser Institution, wie zum Beispiel das soziale Gegenüber, was vielleicht in den Vordergrund tritt, also dass wir quasi den Vereinscharakter dieser Einrichtung sehen? Ja, sicherlich. Die Idee des der Wandlung hin zum Vereinsgedanken ist sicherlich ein Aspekt, wobei das durchaus ein Wandel ist, der über die ganzen letzten Jahre deutlich beachtet oder beobachtet werden kann. War es beispielsweise noch vor gar nicht allzu vielen Jahren in einer Kirchengemeinde sehr schlecht angesehen und zog möglicherweise sogar soziale Ächtung nach sich, wenn man nicht regelmäßig in den Gottesdienst gekommen ist oder beispielsweise zu Weihnachten nicht die vom Pastor oder Priester gewünschte Summe gespendet hat. So ist heute die Kirche durchaus glücklich über ihre Mitglieder, die sich gar nicht in der Kirche sehen lassen, sondern die einfach nur Mitglieder sind. Und auf der anderen Seite, die Zahl der Menschen, die gar nicht mehr in einer Kirche sind, steigt ja rapide an, bietet die Kirche auch passgenaue Produkte für Nichtmitglieder an. Beispielsweise da einfach zu nennen, ne, die ganzen sozialen Einrichtungen, Krankenhäuser, Kindertagesstätte und so weiter. Ich muss durchaus mein nichtchristliches Kind im christlichen Kindergarten in meinem Ort anmelden, wenn es beispielsweise keinen anderen Kindergarten gibt. Und schon hat die Kirche ganz ohne Anspruch darauf, dass ich die Ideologie trage oder weiter verbreite, einen Kunden gewonnen. Und hat sich damit in einem ganz neuen Markt, in einem Markt für Nichtchristen etabliert. Mhm. Grundsätzlich hat ja auch das Christentum auch erst das wirtschaftliche, gewinnmaximierende, rationale Handeln erst ermöglicht durch den Calvinismus, wo eigentlich die Ideologie sich auftat, wer in den Himmel kommen will, der muss was leisten. Und dadurch wurde eigentlich erst klar, dass so eine selbstgesteuerte, rationale Vorgehensweise überhaupt wichtig ist, was zur Differenzierung und vielen weiteren Dimensionen führte. Kriegen wir da tendenziell eine Verstärkung dieser Verschränkungen in der Zukunft? Oder wird es dazu kommen, dass wir jetzt ganz neue Praktiken kirchlich umsetzen müssen, um das System Kirche so zu erhalten, wie es in seiner heutigen Macht, die ja nun auch noch weiter auf einem absteigenden Ast ist, zu etablieren? Oder kriegen wir vielleicht sogar eine völlige Verstaatlichung mit absoluter Wahloption der Inhalte? Das ist eine gute Frage. Also verstaatliche Lösung oder ja, Wahlinhalte ist bei der Kirche immer so ein bisschen schwierig, weil ja doch noch eine klare Ideologie dahinter steht. Ich würde sagen, die Produktpalette der Kirche wird ständig vergrößert. und es werden einfach in anderen Gewässern gefischt. Insofern denke ich durchaus, dass die Kirche dem Prozess, der eindeutig nicht nur dem demografischen Wandel geschuldet ist, dass einfach massenweise Mitglieder den beiden großen Kirchen in Deutschland verloren gehen, eben auch ganz klar ganz bewusste Austritte durch die Menschen sind ja auch dafür ein Grund, wird eben der Sache wird eben entgegengewirkt, indem das Kerngeschäft einfach verlagert wird. Und dafür gibt es ja auch schon viele Grundsteine, die bei uns in der Bundesrepublik von Anfang an ganz fest in der Gesellschaft verankert sind, aber auch schon in der Zeit davor, wie sich eben die Kirche ganz, ganz klar ihre Finanzierung auch ohne Kirchensteuer sichern kann. Also wir haben ja vorhin von dem Betrag von etwa 10 Milliarden Euro gesprochen, den die Kirche durch die Kirchensteuer einnimmt. Und sehr interessant ist eben, dass dazu, abgesehen von den 50 Milliarden, die direkt an die Diakonie und Caritas und die Einrichtung gehen, noch etwa einmal 11,6 Milliarden Euro als eigentlich direkte Subventionen vom Staat an die Kirche gezahlt werden. Und das ist natürlich eine ganz beträchtliche Summe, die eben nicht nur aus dem Geldbeutel der Christen kommt, sondern eben auch von allen anderen Steuerzahlern. Und wenn man nicht mal anguckt, wie das aufgeschlüsselt wird, dann sieht man, dass die Kirche in den Grundzügen eigentlich gar nicht mehr großartig auf die Kirchensteuer angewiesen sind. Also in diesen 11,6 Milliarden sind beispielsweise 3,5 Milliarden enthalten, die einfach nur auf den konfessionellen Religionsunterricht an den Schulen entfallen. Ne? Also der katholische und der evangelische Religionsunterricht an den Schulen. Wir erinnern uns alle zurück. Eine Stunde in der Woche war das immer locker. Da konnte man wählen, katholisch, evangelisch oder für die das dann nicht in Anspruch nehmen wollen, gab es dann entweder Werte und Normen oder ethischer Projektunterricht oder wie das alles hieß. Das ist ganz interessant. Also die kirchliche Grundausbildung sozusagen, wie sie früher von der Kirche in Form von Sonntagsschule oder Konfirmations- oder Kommunionsunterricht alleine geleistet wurde, ist schon komplett an die staatlichen Schulen verlagert und wird auch vom Staat bezahlt. Und 3,5 Milliarden Euro, das ist natürlich eine ganz beträchtliche Summe. Wenn man sich mal anguckt oder wenn man sich mal überlegt, gerade das Handwerk klagt heutzutage sehr darüber, dass Schulabgänger häufig nicht mehr die notwendigen Qualifikationen mitbringen, um überhaupt eine Berufsausbildung oder eine Lehre anfangen zu können, weil ihnen häufig ganz einfache Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen fehlen. Dann ist das doch schon eine sehr interessante Frage. Warum dann eigentlich noch Kapazitäten für konfessionellen Religionsunterricht in der Schule freigemacht werden können. Das ist eine ganze Menge Geld. Außerdem ist auch durchaus fraglich, warum werden die Kinder mit dem konfessionellen Religionsunterricht in der Schule von Anfang an begleitet. Wenn ich aber allerdings meinetwegen kein Christ bin, sondern ich bin jetzt persönlich gerne im Kegelverein, eine Kegelausbildung erhalten meine Kinder in der Schule dann nicht. Neben allen Dienstleistungen und Rechtfertigungsmustern versteht sich die Kirche ja auch immer gerne mal als Wissenschaft, neuerdings. Wie sie sich früher als Lehre verstanden hat, so werden heute Theologen ausgebildet, die versuchen dann, Gott metaphysisch als Gestaltmerkmal darzustellen und zu rechtfertigen, meistens diskursiv. Wie sieht es denn damit aus? Also ist denn Theologie wirklich eine Wissenschaft im klassischen Sinne, wenn man es denn studieren kann? Naja, ob Theologie eine Wissenschaft ist, das ist Eine sehr interessante Frage. Also ganz klar ist, es gibt ja die Religionswissenschaftler, also die Wissenschaftler eben, die sich mit Religion, Herkunft, Geschichte, Auswirkungen auf die Gesellschaft und so weiter auseinandersetzen. Das sind ganz klare Wissenschaftler, die man mit Geschichtswissenschaftlern oder Soziologen vergleichen könnte. Was die Theologen selbst anbetrifft, so ist ganz interessant, dass die Theologen neben Theologen meistens eben auch als Ideologen ausgebildet werden. In Deutschland werden die Pastoren und Priester der katholischen evangelischen Kirche an Universitäten ausgebildet, an staatlichen Universitäten wohlgemerkt. Das heißt, unter dem Deckmantel einer wissenschaftlichen Einrichtung, eigentlich der höchsten wissenschaftlichen Einrichtung, die es in unserem Land gibt, nämlich den Universitäten, wird dort Theologie unterrichtet, werden Theologen ausgebildet, und zwar nicht, um als neutrale Wissenschaftler auf dem Gebiet der Religion forschen zu können, sondern ganz klar, um an den Kanzeln der katholischen evangelischen Kirche stehen zu können und um dort diese Ideologie weiterverbreiten zu können. Das ist ganz interessant. Und wenn man das mal sich als Zahlen anguckt, dann sind das etwa 650 Millionen Euro im Jahr, die ganz einfach in die Ausbildung von den Pastoren und Priestern gesteckt wird an staatlichen Universitäten. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, warum das so gemacht wird. Auch kirchliche Fachhochschulen werden durch den Staat finanziert, wo zum Beispiel Diakone ausgebildet werden. Es ist eine sehr interessante Frage. Es gab vor kurzer Zeit einen Homöopathie-Bachelor-Studiengang, beziehungsweise den sollte es geben, der dann im letzten Moment wieder aus dem Verkehr gezogen werden konnte, weil einfach auch die Frage war, ja, inwiefern kann denn eigentlich etwas, was wissenschaftlich nicht in seiner Wirkung bestätigt werden kann, als Wissenschaft an einer Fachhochschule und einer Universität unterrichtet werden. Die gleiche Frage stellt sich dann natürlich auch bei der Theologie. Wie kann denn etwas, was allen Erkenntnissen der Wissenschaft vollkommen widerspricht, an einer Universität auf Kosten des Staates unterrichtet werden und dann noch mit dem Zweck, dass diese Leute, die diese Ausbildung dort erhalten, auf den Kanzeln das weiterverbreiten? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja, also müssen auch hier wahrscheinlich wieder neue Rechtfertigungsmuster gefunden werden und möglicherweise auch die Semiprofession, also die Zuordnung zu Teilwissenschaften. Also ich glaube, wenn die Kirche sich der Kultur zuordnet, hat vermutlich kaum jemand was dagegen, weil selbst die größten Bestreiter gegen die Kirche würden die kirchliche Architektur immer wieder gerne nutzen und würden auch niemals die schönen Bauwerke ihre Geltung absprechen. Also ist vielleicht auch einfach die Suche da, das Soziale sei jetzt mal akzeptiert auf dem Sektor der Erziehung, auf dem Sektor der Hilfstätigkeit. Kultur, ich denke, der wird auch in der Regel nicht widersprochen, weil dann, wenn es hilft, wird das System eben doch auch genutzt. An welchen Punkten kann sich denn die Kirche noch etablieren? Der Punkt Denkmalpflege oder beziehungsweise Bauwerke würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen. Du hast ja gesagt, das System oder die Infrastruktur der Kirche durch Bauwerke, Architektur wird gerne genutzt. Ne? Wenn man in eine Stadt kommt als Städtetourist, geht man gerne mal in die Kirche und guckt sich an, was das für eine alte Architektur da war. Sehr interessant ist, die meisten Kirchen stehen ja auch unter Denkmalschutz. Und das bedeutet ganz auch einfach, dass die Kosten für eine denkmalgerechte Sanierung eben auch von den Kommunen, Bund und Ländern getragen werden. Beim Amt für Denkmalpflege kann man dann, wenn es darum geht, ein Dach neu zu decken, und zwar so, wie es im denkmalpflegerischen Sinne notwendig ist, also nicht einfach irgendeine Plane drauf oder ein neues Dach aus einem rostfreien Edelstahl, dann eben doch wieder die alten Kupferplatten oben drauf zu legen. Wenn es darum geht, dann wird da auch wieder der allgemeine Steuerzahler zur Kasse gebeten. Insofern ist tatsächlich fraglich, inwiefern diese Infrastruktur und dieses System eigentlich kirchlich ist und nicht eher ein System, was ja zwar den kirchlichen Anschein hat, aber finanziert und gepflegt eben aus der öffentlichen Hand ist. Okay, also die Infrastruktur wird immer wieder gerne genutzt, das hätten wir jetzt soweit auch fest, aber wieso wird denn überhaupt die Kirchensteuer immer wieder durchs Finanzamt eingezogen? Ja, wieso das so ist, das ist eine tatsächlich lange Geschichte, die auch einfach unter anderem daherkommt, dass der Staat irgendwann mal der Kirche gewisse Privilegien entzogen hat, auf der anderen Seite aber auch wieder welche verteilt hat, um die Kirche eben möglichst gutmütig zu stimmen. Was aber tatsächlich eigentlich der wirkliche Vorteil für die Kirche selber ist, dass die Kirchensteuer durch den Staat eingetrieben werden, ist, dass es unglaublich schwierig ist, Geldmengen in diesem Umfang von so unglaublich vielen Menschen einzutreiben. Also wenn man sich einfach mal überlegt, was für große Anstrengungen ein Mobilfunkunternehmen beispielsweise betreiben muss, um einfach die ganzen Gelder für die Rechnungen einzutreiben. Wie viel Inkassounternehmen dort beschäftigt sind, wie viel mit wie viel Ausfall dort einfach gerechnet werden muss, weil es einfach ganz, ganz schwierig ist, diese Geldmassen einzutreiben. Es ist eben nicht so, dass jeder da sein Geld freiwillig und pünktlich zahlen würde. Da müsste man schon einen ganz, ganz hohen Aufwand betreiben. Und der Vorteil dadurch, dass das einfach der Staat macht, der Staat mit seinen Finanzämtern und das Geld dann letztendlich auch physisch mit dem Zoll eintreiben kann, liegt einfach darin, dass sich die Kirche diese unglaubliche Aufgabe spart. Und wenn man das mal umrechnet, das ist eine Ersparnis von etwa 1,8 Milliarden Euro. Also diesen Service schenkt der Staat der Kirche einfach. Und man müsste auch einfach davon ausgehen, wenn die Kirche ihre Gelder selber eintreiben müsste, dann und da bei den Gläubigen einmal im Jahr so Briefchen ins Haus flattern würde, ach hallo, es wäre ja auch mal schön, wenn sie bezahlen, dann würden sicherlich nicht alle bezahlen und viele würden sich vielleicht auch sagen, ach Moment mal, dieser blöde Brief wieder, könnte ich eigentlich mal kündigen. Also einfach diese Gewohnheitssache, das Geld wird ja sowieso vom Finanzamt eingetrieben, ist ein unglaublicher Mehrwert für die Kirche. In einem Gegenwert von 1,8 Milliarden Euro. Die ganze Liste, ich hatte ja vorhin gesagt, dass es sich etwa um 11,6 Milliarden Euro handelt, die der Staat als direkte Subvention in die Kirche reinschießt. Die ist mit den Sachen, die wir hier genannt haben, nicht abschließend. Es gibt aber noch, und das ist ein ganz, ganz ein weiter sehr, sehr wichtiger Punkt, es gibt ein weiteres Problem für den Staat letztendlich, und das ist der Verzicht auf Einnahmen. Dadurch, dass es die Kirche in ihrer Form, wie es sie gibt, hier in Deutschland nun mal gibt, gehen dem Staat zusätzlich zu dem, was alles schon genannt worden ist, nochmal etwa 5,7 Milliarden Euro durchs Netz. Die Kirchensteuern sind absetzbar. Das heißt, der Staat fördert es ganz klar, dass die Leute in der Kirche sind, dass sie ihre Kirchensteuern zahlen. Ich kann einfach, wenn ich in der Kirche bin, meine Kirchensteuern von den anderen Steuern absetzen. Das ist sehr, sehr merkwürdig, denn wenn ich im Angelverein bin oder im Kegelverein oder im Ruderverein, dann kann ich meine Mitgliedsbeiträge nicht ohne weiteres absetzen. Das ist das eine. Und das andere, die Steuerbefreiung der verfassten Kirchen. Dadurch, dass die Kirchen eben unglaublich hohe Steuervorteile haben, beispielsweise davon befreit sind, Grundsteuern zu zahlen, Schenkungssteuern, Gewerbesteuern, Umsatzsteuern, Grunderwerbsteuern, Gebühren für Grundbucheinträge, ist immer, wenn man selber mal irgendwie was kauft, muss man das immer bezahlen. Das fällt für die Kirche einfach weg. Vermögenssteuer, Körperschaftssteuer und so weiter und so fort. Also eine ganz, ganz lange Liste. Das geht dem Staat auch einfach verloren. Du hast jetzt einiges genannt an Zahlen, tief in die Milliardenbeträge rein. Das sind ja erstmal nur Zahlen. Kann man das irgendwie bildlich mal zeigen, was es überhaupt bedeuten würde, was mit diesen Geldern ist in ihrer Höhe? Ja, also unabhängig von den Kirchensteuern, also wenn wir jetzt einfach nur von den Subventionen an die Kirche sprechen und den Geldern, die dem Staat dadurch praktisch verloren gehen, dann reden wir etwa über 17 Milliarden Euro. Und wenn man das mal umrechnet, dann wäre das für jeden Steuerzahler in der Bundesrepublik Deutschland ein Betrag von 410 Euro. Also wenn man die Kirche in der Form, wie sie jetzt existiert, einfach einstampfen würde, wären das 410 Euro pro Steuerzahler mehr. Damit könnte man sicherlich eine ganze Menge anfangen. Für die Leute, die sagen, Mensch, ich möchte das gerne in eine kulturelle, karikative oder andere gesellschaftliche Einrichtung stecken. Also bei 410 Euro, da ist wirklich viel Geld dabei, da lässt sich einiges realisieren. Ja, okay, also das merkt man dann, glaube ich, schon ganz praktisch, wenn diese Gelder da wären. Aber da Kultur, Kirche, Staat ja hier nicht unabhängig voneinander gedacht werden kann, wäre das sicherlich auch nochmal ein interessantes Thema, zu gucken, wie tief greift denn der Staat in die Kirche ein, wie tief greift die Kirche heute noch in die Gesellschaft ein, das nochmal genauer aufzuschlüsseln. Da gibt es einiges in Literatur natürlich. An dieser Stelle machen wir erstmal einen Punkt. Und Ja, vielleicht ein Literatursache hätte ich noch. Carsten Ferck, Violettbuch Kirchenfinanzen aus dem Jahr 2010. Sehr interessant, sehr, sehr gut recherchiert. Wirklich sehr, sehr viele Quellen drin. Carsten Ferck, Violettbuch Kirchenfinanzen aus dem Jahr 2010. Gut, dann Dankeschön an dich. Ja, ich bedanke mich auch für das nette Gespräch.